Taschen, denn wir sind erstmal dran. Wenn wir jetzt nicht Gas geben, tja, haben dann alle kommen jetzt nicht mehr. Oh, mach nicht bloß nicht an, denn ich sag's nochmal laut. Wir sind jetzt wieder dran, wir schlagen jetzt zurück. Wir sind jetzt wieder da, die einen Schreck klar. Doch ich bin wunderbar, wir stoßen wieder zu. Mit ungewohnter Härte und setzen uns auf. Nun völlig neue Werte, ist es dir zu hart, ist es dir zu laut. Verbiss dich ruhig, das ist nichts, was mich umhaut. Wir machen unser Ding, der Rest ist uns egal. Dialekt sind optimal. Schick die Hände in die Höhe und tanzt das ganze Zeug. Vergesst für'n Moment jetzt alle eure Sorgen. Heute Abend sehen sie nichts, sonst verschiebt sie doch auf morgen. Denn heute feiern wir unsere neue Wiederkehr. Denn jetzt schon in Rente geht, nee, das wär so schwer. Wir sind jetzt wieder da, drum geht's jetzt ganz schön lang. Dialekt sind optimal, wir haben euch das mitgebracht. Wir machen unser Ding, ja. Und wir machen unser Ding, ja. Und wir machen unser Ding, ja. Und wir machen unser Ding, ja. Unser Ding, ja. Unser Ding, ja. Unser Ding, ja.